Anlässlich des 52. Jahrestages der Aufnahme der Arbeit vom Genossen Kim Jong-il im ZK der Partei der Arbeit Koreas und des 16. Jahrestages der Veröffentlichung der historischen gemeinsamen Nord-Süd-Erklärung vom 15. Juni fanden in Großbritannien, Norwegen und Nigeria Meetings und Bücher- und Fotoausstellungen statt. An den Veranstaltungsorten waren die Sonnenporträts von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il und die Fotos von den unsterblichen Verdiensten von Genossen Kim Il-sung, Kim Jong-il und Kim Jong-un zu sehen. Daran beteiligten sich die Persönlichkeiten verschiedener Kreise und die Massen in den betreffenden Ländern. Auf den Veranstaltungen in Großbritannien und Norwegen wurden ein Brief und ein Telegramm an Marschall Kim Jong-un angenommen.